1 Hörspiel am Feiertag. Es gilt als das Paradewerk nostalgischer Monarchie-Sehnsucht, die Kapuzinergruft von Josef Roth aus dem Jahr 1938. Die Kapuzinergruft ist die Fortsetzung von Der Radetzky-Marsch, seinem wohl erfolgreichsten Roman. Während Der Radetzky-Marsch eine vielstimmige und auch kritische Auseinandersetzung mit der späten Donaumonarchie darstellt, ist die Kapuzinergruft von einer verklärten Sicht auf das Habsburger Reich bestimmt. Josef Roth war 1894 in Galizien, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geboren, lebte in Wien und Berlin und floh 1933 nach Frankreich. In der Kapuzinergruft geht es, wie auch im Radetzky-Marsch, um die Familie Trotta. Die Handlung setzt 1913 ein und geht bis zum 12. März 1938. Der Autor von Hiob, Hotel Savoy und der Legende vom heiligen Trinker ist da schon von seinem exzessiven Alkoholkonsum gezeichnet. Stefan Zweig rät ihm, sie müssen mit dem Saufen Schluss machen. Josef Roth hört nicht auf ihn und stirbt wenig später in Paris im Alter von nur 44 Jahren. Hören Sie heute und morgen die zweiteilige Hörspielfassung von Josef Roths »Die Kapuzinergruft«. Kapuzinergruft. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Nach einem Roman von Josef Roth. Erster Teil. Wir heißen Trotta. Unser Geschlecht stammt aus Sipolje in Slowenien. Sipolje besteht nicht mehr. Ich habe Sipolje noch gekannt, als ich ein Knabe war. Mein Vater hatte mich einmal dorthin mitgenommen an einem 17. August, dem Vorabend jenes Tages, an dem in allen, auch in den kleinsten Ortschaften der Monarchie, der Geburtstag des Kaiser Franz Josef I. gefeiert wurde. Der Bruder meines Großvaters war jener einfache Infanterieleutnant, der dem Kaiser Franz Josef in der Schlacht bei Solferino das Leben gerettet hat. Der Leutnant wurde geadelt. Eine lange Zeit hieß er in der Armee und in den Lesebüchern der K&K-Monarchie der Held von Solferino, bis sich, seinem eigenen Wunsch gemäß, der Schatten der Vergessenheit über ihn senkte. Er nahm den Abschied, er liegt in Hitzing begraben. Auf seinem Grabstein stehen die stillen und stolzen Worte: »Hier ruht der Held von Solferino«. Die Gnade des Kaisers erstreckte sich noch auf seinen Sohn, der Bezirkshauptmann wurde, und auf den Enkel, der als Leutnant der Jäger im Herbst 1914 in der Schlacht bei Krasnebusk gefallen ist. Ich habe ihn niemals gesehen, wie überhaupt keinen von dem geadelten Zweig unseres Geschlechts. Die geadelten Trotters waren fromm ergebene Diener Franz Josefs geworden. Mein Vater aber war ein Rebell und ein Patriot. Er wollte das Reich reformieren und Habsburg retten. Er begriff den Sinn der österreichischen Monarchie zu gut. Er wurde also verdächtig und musste fliehen. Er ging in jungen Jahren nach Amerika. Er war Chemiker von Beruf. Man brauchte damals Leute seiner Art in den großartig wachsenden Farbenfabriken von New York und Chicago. Als er reich geworden war, kehrte er zurück. Er siedelte sich in Wien an. Er begann, eine neue slowenische Partei zu gründen, und er kaufte Zeitungen in Agram. Er gewann einflussreiche Freunde aus der näheren Umgebung des Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand. Er träumte von einer Monarchie der Österreicher, Ungarn und Slawen. Aber er starb etwa anderthalb Jahre vor der Ermordung Franz Ferdinands. Ich bin sein einziger Sohn. In seinem Testament hatte er mich zum Erben seiner Ideen bestimmt. Nicht umsonst hatte er mich auf den Namen Franz Ferdinand taufen lassen. Aber ich war damals jung und töricht. Ich lebte damals, wie man so sagt, in den Tag hinein. Eines Morgens, es war im April des Jahres 1913, meldete man mir, dem noch Verschlafenen, erst zwei Stunden vorher Heimgekehrten, den Besuch eines Vetters, eines Herrn Trotter. Im Schlafrock und in Pantoffeln ging ich ins Vorzimmer. Unser Dienstmädchen, das ich bislang noch niemals so früh am Morgen gesehen hatte, erschien mir in ihrer blauen Schürze fremd. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren sah ich den Morgen in meinem Haus. Und ich bemerkte, dass er schön war. Das Dienstmädchen gefiel mir. Die offenen Fenster gefielen mir, die Sonne gefiel mir. Der Gesang der Amseln gefiel mir. Ich begrüßte meinen Vetter Trotter auf Slowenisch. Mein Vater hatte mich diese Sprache gelehrt. Mein Vetter schien sich darüber durchaus nicht zu wundern. Er reichte mir die Hand. Er lächelte. Er sagte mir sofort, du. Ich fühlte, dies ist ein Bruder, kein Vetter. Meine Adresse hatte er vom Notar. Dein Vater hat mir 2000 Gulden vermacht und ich bin hierher gekommen, um sie abzuholen. Ich bin zu dir gegangen, um dir zu danken. Morgen will ich wieder heimkehren. Ich habe noch eine Schwester, die will ich jetzt verheiraten. Mit 500 Gulden Mitgift kriegt sie den reichsten Bauern in Sipolje. Und der Rest? Na, den behalte ich. Was willst du mit dem Geld? Ich werde mein Geschäft vergrößern. Und als gehörte er sich jetzt erst, mir den Namen zu nennen, erhob er sich von seinem Sitz. Es war eine kühne Sicherheit, mit der er aufstand, und eine rührende Feierlichkeit, mit der er seinen Namen nannte. Ich heiße Josef Branko. Da erst fiel mir ein, dass ich in Schlafrock und Pantoffeln vor meinem Gast stand. Ich bat ihn zu warten und ging in mein Zimmer, um mich anzukleiden. Es mochte etwa 7 Uhr morgens gewesen sein, als wir ins Café Magal kamen. Die ersten Bäckerjungen trafen ein, schneeweiß und nach reschen Kaisersemmeln duftend, nach Mohnstriezeln und nach Salzstangen. Der frisch gebrannte erste Kaffee roch wie ein zweiter Morgen. Mein Vetter Josef Branko saß neben mir, schwarz und südlich, heiter, wach und gesund. Ich schämte mich meiner blassen Blondheit und meiner übernächtigen Müdigkeit. Ich war auch ein wenig verlegen. Er vergrößerte noch meine Verlegenheit. Ich trinke keinen Kaffee am Morgen. Ich möchte eine Suppe. Ich bestellte also eine Kartoffelsuppe. Es dauerte ziemlich lange und ich schämte mich, inzwischen das Kipfel in den Kaffee zu tauchen. Die Suppe kam schließlich, ein dampfender Teller. Mein Vetter Josef Branko schien den Löffel gar nicht zu beachten. Er führte den dampfenden Teller mit seinen schwarz behaarten braunen Händen an den Mund. Heute Nachmittag werde ich das Geld abholen. Was für ein Geschäft hast du, das du vergrößern willst? Ach, ein ganz winziges. Das aber den Winter über einen Menschen wohl ernährt. Im Frühling, Sommer und Herbst bin ich Bauer. Im Winter Maroni-Brater. Ich habe einen Schafspelz, einen Maulesel, einen kleinen Wagen, einen Kessel, 5 Säcke Kastanien. Damit fahre ich von Anfang November jedes Jahr durch einige Kronländer der Monarchie. Gefällt es mir aber ganz besonders, in einem Ort, so bleibe ich den ganzen Winter, bis die Störche kommen. Dann binde ich die leeren Säcke um den Maulesel und begebe mich zur nächsten Bahnstation. Fahre heim und werde wieder ein Bauer. Aber auf welche Weise kann man so ein Geschäft denn vergrößern? Da lässt sich noch allerhand machen. Ich könnte zum Beispiel außer den Maroni noch gebratene Äpfel und gebratene Kartoffeln verkaufen. Aha. Der Maulesel ist inzwischen alt und schwach. Ich könnte einen neuen kaufen. Er trug einen glänzenden Satinrock, eine geblümte Plüschweste mit bunten Glasknöpfen und um den Hals geschlungen eine edelgeflochtene, goldene, schwere Uhrkette. Ich verliebte mich sofort in diese Kette. Wie viel kostet diese Uhrkette? Ich weiß es nicht. Ich habe sie von meinem Vater und er hatte sie von seinem Vater. Man kauft dergleichen nicht. Aber da du mein Vetter bist, will ich sie dir gerne verkaufen. Wie viel also? 23 Kronen. Warum er gerade auf diese Zahl gekommen sei, wagte ich nicht zu fragen. Ich gab ihm 25, erzählte genau, machte keinerlei Anstalten, mir 2 Kronen zurückzugeben, zog ein großes, blaukariertes Taschentuch heraus und verbarg darin das Geld. Dann erst nahm er die Kette ab, zog die Uhr aus der Westentasche und legte Uhr und Kette auf den Tisch. Weil du doch mein Vetter bist. Wenn du mir noch 3 Kronen gibst, verkaufe ich dir auch die Uhr. Ich gab ihm ein ganzes 5-Kronen-Stück. Auch jetzt gab er mir den Rest nicht heraus. Auch deine Weste gefällt mir. Die möchte ich dir auch abkaufen. Weil du mein Vetter bist, will ich dir auch die Weste verkaufen. Und ohne einen Augenblick zu zögern, legte er den Rock ab, zog die Weste aus und gab sie mir über den Tisch. Es ist ein guter Stoff und die Knöpfe sind schön. Und weil du es bist, kostet sie nur 2,50 Kronen. Ich zahlte ihm 3 Kronen und ich bemerkte deutlich in seinen Augen die Enttäuschung darüber, dass es nicht noch einmal 5 Kronen gewesen waren. Ich besaß nun, meiner Meinung nach, das Wichtigste, das zu einem echten Slowenen gehört. Eine alte Kette, eine bunte Weste, eine Uhr mit Schlüsselchen. Ich begleitete meinen Vetter in sein Hotel. Ich bat ihn, am Abend auf mich zu warten. Ich wollte ihn abholen. Ich hatte vor, ihn meinen Freunden vorzustellen. Keiner meiner leichtfertigen Freunde hatte einen solchen Vetter, solch eine Weste, solch eine Uhrkette, eine solche Beziehung zu der originellen Erde des sagenhaften slowenischen Sipolje, der Heimat des damals noch nicht vergessenen, aber immerhin bereits legendären Helden von Solferino. Am Abend holte ich meinen Vetter ab. Sein glänzender Satinrock machte auf alle meine Freunde einen mächtigen Eindruck. Er lachte viel mit seinen blanken, starken Zähnen und ließ sich alles bezahlen, versprach, neue Westen und Ketten in Slowenien für meine Freunde zu kaufen und nahm gerne Anzahlungen entgegen. Mein Vetter versprach, im Herbst wiederzukommen. Wir begleiteten ihn alle zur Bahn. Ich besorgte ihm ein Billett zweiter Klasse, er nahm es, ging zur Kasse und es gelang ihm, es gegen ein Billett dritter umzutauschen. Von dort aus winkte er uns noch zu. Und uns allen brach das Herz, als der Zug aus der Station rollte. Denn wir liebten die Wehmut ebenso leichtfertig wie das Vergnügen. Ein paar Tage noch sprachen wir in unserer heiteren Gesellschaft von meinem Vetter Josef Branko, dann vergaßen wir ihn wieder. Erst im Spätsommer, gegen den 20. August, erhielt ich von Josef Branko einen Brief, den ich meinen Freunden noch am gleichen Abend mitnahm. In Sipolje hatten wir eine Geburtstagsfeier des Veteranenvereins. Ich bin zwar noch ein zu junger Reservist, um den Veteranen anzugehören, aber dennoch marschierte ich mit ihnen aus, auf die Waldwiese. Wo sie an jedem 18. August ein Volksfest veranstalten. Einfach, weil keiner von den alten Leuten noch so kräftig ist, die große Kesselpauke zu tragen. Es gibt 5 Hornisten und 3 Klarinettbläser. Aber was ist eine Marschkapelle ohne Kesselpauke? Merkwürdig, diese Slowenen. Die Ungarn nehmen ihnen die primitivsten nationalen Rechte, sie wehren sich, sie rebellieren sogar gelegentlich oder haben zumindest den Anschein zu rebellieren, aber sie feiern den Geburtstag des Königs. Schau, Festetitsch, in dieser Monarchie ist nichts merkwürdig. Ohne unsere Regierungstrottel... Graf Chojnicki war der Älteste unter uns. Er liebte starke Ausdrücke. Ohne unsere Regierungstrottel wäre ganz gewiss auch dem äußerlichen Anschein nach gar nichts merkwürdig. Ich will damit sagen, dass das sogenannte Merkwürdige für Österreich-Ungarn das Selbstverständliche ist. Ich will zugleich damit sagen, dass nur diesem verrückten Europa der Nationalstaaten und Nationalismen das Selbstverständliche sonderbar erscheint. Freilich sind es die Slowenen, die polnischen und ruthenischen Galizianer, die Kaftanjuden aus Borislav, die Pferdehändler aus der Batschka, die Moslems aus Sarajevo, die Maroni-Brater aus Mostar, die Gott erhalte singen. Aber die deutschen Studenten aus Brünn und Eger, die Zahnärzte, Apotheker, Friseurgehilfen, Kunstfotografen aus Linz, Graz und Knittelfeld, die Kröpfe aus den Alpentälern, sie alle singen die Wacht am Rhein. Mhm. Österreich wird dann dieser Nibelungentreu zugrunde gehen, meine Herren. Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie. Österreich ist nicht in den Alpen zu finden. Gemsen gibt es dort und Edelweiß und Enzian, aber kaum eine Ahnung von einem Doppeladler. Die österreichische Substanz wird genährt und immer wieder aufgefüllt von den Kronländern. Baron Kovac, junger Militäradel, klemmte das Monokel ein, wie es immer seine Gewohnheit war, wenn er etwas besonders Wichtiges sagen zu müssen glaubte. Die Ungarn leiden am meisten von allen in dieser Doppelmonarchie. Die Ungarn, mein lieber Kobach, unterdrücken nicht weniger als folgende Völker. Slowaken, Rumänen, Kroaten, Serben, Rutenen, Bosniaken, Schwaben aus der Batschka und Siebenbürger Sachsen. Ich weiß, was ich weiß. Kovac war im Übrigen ein harmloser, sogar zeitweilig guter junger Mann. Ich konnte ihn nicht leiden. Dennoch bemühte ich mich redlich um ein freundliches Gefühl für ihn. Ich litt geradezu darunter, dass ich ihn nicht leiden mochte, und dies hatte seinen guten Grund. Ich war nämlich in Kovacs Schwester verliebt. Elisabeth hieß sie. 19 Jahre war sie alt. Ich kämpfte lange Zeit vergebens gegen diese Liebe, nicht so sehr deshalb, weil ich mich gefährdet glaubte, sondern weil ich den stillen Spott meiner skeptischen Freunde fürchtete. Es war damals kurz vor dem großen Kriege ein höhnischer Hochmut in Schwung, ein eitles Bekenntnis zur sogenannten Dekadenz, zu einer halbgespielten und utrierten Müdigkeit und einer Gelangweiltheit ohne Grund. In dieser Atmosphäre verlebte ich meine besten Jahre. Elisabeth war damals schön, weich und zärtlich und mir ohne Zweifel zugeneigt. War ich nicht bei ihr, kehrte ich in die Gesellschaft meiner Freunde zurück, so war ich wohl versucht, ihnen im ersten Augenblick von Elisabeth zu erzählen, ja, sogar von ihr zu schwärmen. Aber im Anblick ihrer müden, schlaffen und höhnischen Gesichter, ihrer sichtbaren und sogar aufdringlichen Spottsucht, deren Opfer zu werden ich nicht nur fürchtete, sondern deren allgemein anerkannter Teilhaber ich zu sein wünschte, verfiel ich sofort in eine stupide, wortlose Schamhaftigkeit, um kaum ein paar Minuten später jener hochmütigen Dekadenz zu verfallen, deren verlorene und stolze Söhne wir alle waren. Ich dachte zeitweilig daran, meine Mutter zu meiner Vertrauten zu machen. Aber die Beziehung, die ich zu meiner Mutter unterhielt, war nämlich ebenfalls keine echte und ursprüngliche, sondern der kümmerliche Versuch, das Verhältnis nachzuahmen, das die jungen Männer zu ihren Müttern hatten. Ich aß nur mittags zu Hause. Wir saßen einander still gegenüber, an dem großen Tisch im geräumigen Speisezimmer. Der Platz meines verstorbenen Vaters blieb leer am Kopfende des Tisches, und jeden Tag wurde den Anweisungen meiner Mutter zufolge ein leerer Teller und ein Besteck für den für alle Zeiten Abwesenden aufgetragen. Unser alter Diener Jacques bediente mit seinen zitternden Greisenhänden in schneeweißen Handschuhen. Manchmal wollte ich in der Tat von meiner Liebe zu sprechen anfangen, aber ich dachte an meine Freunde, auch an ihre Beziehungen zu ihren Müttern. Ich hatte das kindliche Gefühl, ich könnte mich durch ein Geständnis verraten. Meine Freunde waren es, die mich hinderten, der Stimme der Natur und der Vernunft zu gehorchen und meinem Gefühl für die geliebte Elisabeth ebenso freien Ausdruck zu verleihen wie meiner kindlichen Liebe zu meiner Mutter. Aber es sollte sich ja auch darauf zeigen, dass diese Sünden, die meine Freunde und ich auf unsere Häupter luden, gar nicht unsere persönlichen waren, sondern nur die schwachen, noch kaum erkennbaren Vorzeichen der kommenden Vernichtung. Vor dieser großen Vernichtung war mir noch die Begegnung mit dem Juden Manes Reisiger beschieden. Er stammte aus Svetogorod in Galizien. Der Jude Manes Reisiger kam eines Tages im Oktober zu einer ebenso frühen Morgenstunde zu mir, wie ein paar Monate vorher sein Freund, mein Vetter Branko, zu mir gekommen war. Und er kam auf die Empfehlung meines Vetters, Josef Branko. Der Mann war stark und groß. In der Hand hielt er eine schwarze Ripsmütze mit Schirmrand, und auf dem Kopf trug er ein rundes, samtenes Käppchen, nach der Art, wie es manchmal geistliche Herren tragen. Er stand so, hart an der Tür, gewaltig, finster, wie eine gewichtige Macht, die roten Hände zu Fäusten geballt. Sie hingen wie zwei Hämmer aus den schwarzen Ärmeln seines Kaftans. Er zog aus dem inneren Lederrand seiner Ripsmütze den schmal gefalteten slowenischen Brief meines Vetters Josef Branko hervor. Ich bat ihn, sich zu setzen. Der Mann, der vor dir steht, heißt Manes Reisiger, ist aus Svetogorod und Kutscher seines Zeichens. Lieber Vetter, er ist mein Freund und bei meiner alljährlichen Rundreise durch die Kronländer der Monarchie, in denen ich Maroni verkaufe, genieße ich bei ihm Kost und freien Aufenthalt. Du, mein lieber Vetter, bist verpflichtet, im Namen unserer Verwandtschaft und unserer Freundschaft dem Mannes Reisiger behilflich zu sein, in allem, was er von dir wünscht. Dein Vetter Josef Branko. Und was wünschen Sie von mir? Nichts anderes als einen Freiplatz im Konservatorium für meinen hochbegabten Sohn Ephraim. Der soll kein Kutscher werden und auch nicht im fernen Osten der Monarchie verkommen. Mein Ephraim ist ein genialer Musiker. Ich werde machen, was mir möglich ist. Ich machte mich auf den Weg zu meinem Freund, dem Grafen Chojnitzki, der unter all meinen Freunden erstens der einzige Galizier war und zweitens allein imstande, die uralte, die traditionelle, die wirksame Widerstandskraft der alten österreichischen Beamten zu brechen. Ich wusste wohl, dass man ihm kaum einen größeren Gefallen bereiten konnte, als wenn man ihn bat, für einen seiner Landsleute Vergünstigungen zu verschaffen. Er hatte nicht nur keinen Beruf, er hatte auch keine Beschäftigung. Er, der in der Armee, in der Verwaltung, in der Diplomatie eine sogenannte brillante Karriere hätte einschlagen können und der sie geradezu ausgeschlagen hatte, aus Verachtung gegen die Trottel, die Tölpel, die Pallavatsche, alle jene, die den Staat verwalteten und die er Knödelhirne zu nennen liebte, machte sich ein delikates Vergnügen daraus, Hofräte seine Macht fühlen zu lassen. Die wirkliche Macht eben, die gerade eine nicht offizielle Würde verlieh. Er liebte überdies die Musik. Und auch deswegen erschien es mir angebracht, seine Unterstützung für den jungen Reisiger in Anspruch zu nehmen. Am Abend traf ich den Grafen Chojnitzki in unserem Café Wingerl. Ich werde schon morgen alles versuchen. Aber wollen Sie nicht vielleicht erst eine Probe für das Talent des jungen Reisiger haben wollen, bevor Sie sich für ihn einsetzen? Sie kennen vielleicht Ihre Slowenen, aber ich kenne meine galizischen Juden. Der Vater heißt Manes und ist ein Fiaker, wie Sie mir eben erzählen. Der Sohn heißt Ephraim und all dies genügt mir vollkommen. Ich bin von dem Talent des Jungen ganz überzeugt. Ich weiß sowas, dank meinem sechsten Sinn. Meine galizischen Juden können alles. Vor 10 Jahren noch habe ich sie nicht gemocht. Jetzt sind sie mir lieb, weil diese Knödelhirne angefangen haben, Antisemiten zu sein. Ich muss mich nur erkundigen, welche Herren eigentlich an den zuständigen Stellen sitzen und besonders, welche unter ihnen Antisemiten sind. Denn ich will sie mit dem kleinen Ephraim ärgern. Und ich werde auch mit dem Alten zusammen hingehen. Hoffentlich sieht er recht jüdisch aus. Er trägt einen halblangen Kaftan. Gut, gut. Das ist mein Mann. Wissen Sie, ich bin kein Patriot. Aber meine Landsleute liebe ich. Ein ganzes Land, ein Vaterland gar, ist etwas Abstraktes. Aber ein Landsmann ist etwas Konkretes. Ich kann nicht alle Weizen- und Kornfelder, alle Tannenwälder, alle Sümpfe lieben, alle polnischen Herren und Damen, aber ein bestimmtes Feld, ein Wäldchen, einen Sumpf, einen Menschen, à la Bonheur, das sehe ich, das greife ich, das spricht in der Sprache, die mir vertraut ist. Das ist just, weil es einzeln ist, der Inbegriff des Vertrauten. Und im Übrigen gibt es auch Menschen, die ich Landsleute nenne, auch wenn sie in China, Persien, Afrika geboren sind. Manche sind mir auf den ersten Blick vertraut. Was ein richtiger Landsmann ist, fällt einem als Zeichen der Gnade vom Himmel in den Schoß. Ist außerdem noch auf meiner Erde geboren, à la Bonheur. Aber das zweite ist ein Zufall und das erste ein Schicksal. Es leben die Landsleute, meine Landsleute aus allen Weltgegenden. 2 Tage später schon brachte ich ihm den Fiaker Manes Reisiger ins Hotel Kremser. Manes saß knapp auf dem Sesselrand, unbeweglich, ein kolossales schwarzes Wesen. Er sah aus, als hätte er sich nicht selbst, als hätte ihn irgendein anderer hingesetzt, zufällig, an den Rand, und als wäre er selbst außerstande, den ganzen Platz einzunehmen. Ich bitte sehr, die Herren. Ich danke sehr, die Herren. Ich bitte sehr. Also, morgen 11 Uhr gehen wir die Geschichte ordnen. Er schwenkte mit der einen Hand die Ripsmütze und lüftete mit der anderen das Käppchen. Er verneigte sich noch einmal an der Tür, die ihm der Portier offen hielt und dem er dankbar und beglückt zulächelte. Ich danke sehr, die Herren. In der Tat war ein paar Wochen später der junge Ephraim Reisiger im Konservatorium untergebracht. Der Junge kam zu Chojnitzki, um sich zu bedanken. Der junge Ephraim Reisiger sah beinahe finster drein, und während er sich bedankte, machte er den Eindruck eines Jünglings, der einen Vorwurf vorzubringen hat. Auch ich war damals in Chojnitskis Hotel. Das ist was. Bei uns zu Lande sagen die Leute einem nicht Dankeschön, sondern eher das Gegenteil. Es sind stolze Menschen, die galizischen Juden, meine galizischen Juden. Sie leben in der Vorstellung, dass ihnen alle Vorzugsstellungen einfach gebühren. Mit dem großartigen Gleichmut, mit dem sie auf Steinwürfe und Beschimpfungen reagieren, nehmen sie die Vergünstigungen und Bevorzugungen entgegen. Alle anderen empören sich, wenn man sie beschimpft, und ducken sich, wenn man ihnen Gutes tut. Meine polnischen Juden allein berührt weder ein Schimpf noch eine Gunst. In ihrer Art sind sie Aristokraten. Denn das Kennzeichen des Aristokraten ist vor allem anderen der Gleichmut. Und nirgends habe ich einen größeren Gleichmut gesehen als bei meinen polnischen Juden. Der Fiakermann ist Reisiger, weit davon entfernt, Dankesbriefe zu schreiben und vollkommen unfähig, die Gunst des Schicksals zu ermessen, die ihn und seinen Sohn in des Grafen Chojnitski und in meine Nähe gebracht hatte. Vielmehr zu der Annahme geneigt, dass seines Sohnes Ephraim Talent so übermäßig groß war, dass ein Wiener Konservatorium beglückt sein müsste, einen solchen Sohn zu beherbergen, besuchte mich zwei Tage später. Wenn einer etwas kann in dieser Welt, wird er etwas. Ich habe das meinem Sohn Ephraim immer gesagt. Es ist auch so gekommen. Er ist mein einziger Sohn. Er spielt großartig Geige. Sie müssen ihn einmal bitten, dass er ihnen etwas vorspielt. Und er ist stolz. Wer weiß, ob es wirklich tut. Der Zug des Fiakermanes Reisiger ging um 11 Uhr abends. Gegen 8 Uhr kam er zu mir und bat mich, ihn in das Hotel des Grafen Chojnitski zu führen. Wie großartig, dass er zu mir kommt, um mir zu danken. Ich habe Ihnen gleich gesagt, so sind unsere Juden. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, ein Genie der Welt erhalten zu können. Ich darf Sie beide einladen, zu mir zu kommen. Ich habe ein Haus. 3 Zimmer, eine Küche, einen Stall für mein Pferd, einen Garten, wo mein Wagen und mein Schlitten stehen. Ich bin kein armer Fiaker, ich verdiene 50 Kronen im Monat. Wenn Sie zu mir kommen, so wird es Ihnen großartig ergehen. Ich werde schon dafür sorgen, dass Sie nichts zu entbehren haben. Ich darf Sie nun daran erinnern, dass Sie nun geradezu die Pflicht haben, sich um meinen Sohn Ephraim zu kümmern. So ein Genie muss man pflegen. Das verspreche ich Ihnen. Und ich verspreche Ihnen auch, dass wir nächsten Sommer bestimmt nach Svatogorod kommen werden. Ein paar Monate später hielt ich einen Brief von dem Fiakermanes Reisiger. Sehr verehrter Herr, nach der großen Ehre und der großen Dienstleistung, die Sie mir erwiesen haben, erlaube ich mir ergebenst, Ihnen mitzuteilen, dass ich Ihnen sehr, sehr dankbar bin. Mein Sohn schreibt mir, dass er Fortschritte im Konservatorium macht und sein ganzes Genie habe ich Ihnen zu verdanken. Ich danke Ihnen auch von Herzen. Gleichzeitig erlaube ich mir ergebenst, Sie zu bitten, ob Sie nicht die große Güte hätten, hierher zu uns zu kommen. Ihr Cousin, der Maroni Bratatrotta, wohnt immer, das heißt seit 10 Jahren, bei mir jeden Herbst. Ich habe mir vorgestellt, dass es auch Ihnen angenehm wäre, bei mir zu wohnen. Mein Häuschen ist arm, aber geräumig. Ist arm, aber geräumig. Sehr verehrter Herr, nehmen Sie mir gefälligst diese Einladung nicht übel. Ich bin so klein und Sie sind so groß. Verehrter Herr, ich bitte auch um Entschuldigung, dass ich diesen Brief schreiben lasse. Ich kann nämlich selbst nicht schreiben, außer meinem Namen. Diesen Brief schreibt auf meinen Willen der öffentlich konzessionierte Schreiber unseres Ortes. Der öffentlich konzessionierte Schreiber unseres Ortes, Hirsch Kiniova. Also ein zuverlässiger, ordentlicher und amtlicher Mensch. Des sehr verehrten Herrn Ergebener, Manes Reisiger, Fiaker in Svatogorod. Der ganze Brief war in sorgfältiger, kalligraphischer Schrift geschrieben. Wie gedruckt, sagte man damals von dieser Art Schrift. Nur die Unterschrift, der Name eben, verriet die rührende Ungelenkigkeit der Fiakerhand. Dieser Anblick der Unterschrift allein hätte mir genügt, meinen Entschluss zu fassen und meine Reise nach Svatogorod für den nächsten Sommer festzusetzen. Sorglos waren wir damals alle. Und ich war sorglos wie alle die anderen. Unser Leben war, vor dem großen Krieg, idyllisch. Und schon eine Reise nach dem fernen Svatogorod schien uns allen ein Abenteuer. Im Sommer des Jahres 1914 fuhr ich also nach Svatogorod. Ich kehrte im Hotel zum Goldenen Bären ein. Dem einzigen Hotel dieses Städtchens, von dem man mir gesagt hatte, es sei einem Europäer angemessen. Der Bahnhof war winzig. wie jener in Sipolje, den ich in gewissenhafter Erinnerung behalten habe. Alle Bahnhöfe der alten österreichisch-ungarischen Monarchie gleichen einander, die kleinen Bahnhöfe in den kleinen Provinzorten. Vor dem Bahnhof warteten drei Fiaker, und ich erkannte sofort den unverkennbaren Fiaker meines Reisigen. Selbstverständlich war er es, der mich zum Hotel Goldenen Bären fuhr. Weite Felder, weite Sümpfe dehnten sich auf dem Weg zwischen der Bahnstation Svatogrod und dem Städtchen Svatogrod. Es dauerte kaum eine Woche und ich war in Svatogrod ebenso heimisch, wie ich es in Sipolje, in Müglitz, in Brünn und in unserem Café Wimmerl in der Josefstadt gewesen war. Ich hatte sogar die Frau meines Freundes Manes Reisiger gern, obwohl sie zu den im allgemeinen Sprachgebrauch sogenannten hässlichen Frauen gehörte, denn sie war rothaarig, sommersprossig und sah einer aufgequollenen Semmel ähnlich. Dennoch, und trotz ihrer fetten Finger, hatte sie eine appetitliche Art, den Tee einzuschenken, ihrem Mann das Frühstück zu bereiten. Sie hatte ihm drei Kinder geboren. Zwei von ihnen waren an den Pocken gestorben. Manchmal sprach sie von den toten Kindern, als wären sie noch lebendig. Es war, als gäbe es für sie keinen Unterschied zwischen den begrabenen Kindern und jenem nach dem Wiener Konservatorium abgewanderten Sohn, der ihr so gut wie gestorben erscheinen mochte. Ausgeschieden war er eben aus dem Leben. Durchaus lebendig und allzeit gegenwärtig aber war ihr mein Vetter, der Maroni-Brater. Hier vermutete ich allerhand. Eine Woche später musste er kommen, mein Vetter Josef Branko Trotter. Er kam mit seinem Maulesel, mit seinem Ledersack, mit seinen Kastanien. Braun und schwarz und heiter war er, genauso wie ich ihn in Wien das letzte Mal gesehen hatte. Es war noch lange nicht die richtige Saison der Maroni angebrochen. Mein Vetter war einfach meinetwegen ein paar Wochen früher gekommen. Er stieg wie gewöhnlich beim Manes Reisiger ab. Es begann zu regnen. Es war ein Donnerstag. Am nächsten Tag, Freitag also, klebte die Botschaft schon an allen Straßenecken. Es war das Manifest unseres alten Kaisers Franz Josef und es hieß »An meine Völker«. Ich war Fähnrich der Reserve. Es schien mir damals, dass der Krieg durchaus gelegen käme, dass sogar noch ein sinnloser Tod besser sei als ein sinnloses Leben. Auch mein Vetter Josef Branko und sein Freund der Fiaker Manes waren beide Soldaten in der Reserve. Auch sie mussten also einrücken. Jetzt müssen wir alle Abschied nehmen. Es wird ein großer Krieg sein. Ein langer. Und wer von uns dreien zurückkommt, kann man nicht wissen. Zum letzten Mal sitze ich hier neben meiner Frau, vor dem Freitagsabendtisch, vor den Schabbatkerzen. Nehmen wir einen würdigen Abschied, meine Freunde. Du, Branko, und Sie, Herr. Und um einen wirklich würdigen Abschied zu feiern, beschlossen wir, in die Grenzschenke Jadlowkas zu gehen, alle drei. Der Wirt Jadlowka selbst saß hinter dem Schanktisch wie ein Unheilverkünder, zwar nicht wie ein Bote des Unheils, aber sein Träger. Und die schwere blonde Kassiererin neben ihm, hinter der Theke, war ebenfalls gleichsam von der Weltgeschichte gekündigt worden. Wir tranken lediglich drei Glas Met und wir aßen schweigsam gesalzene Erbsen dazu. Ich fahre gar nicht erst nach Sarajevo. Ich melde mich in Swatchow, zusammen mit Manes. Bravo. Und ich wusste dabei, dass auch ich gern getan hätte wie mein Vetter. Aber ich dachte an Elisabeth. Ich hatte nur zwei Gedanken, seitdem ich das Manifest des Kaisers gelesen hatte, den an den Tod und den an Elisabeth. Ich weiß heute noch nicht, welcher von beiden der stärkere war. In Wirklichkeit lag es in meiner Absicht, Elisabeth und meine Wiener Freunde und meine Mutter zu vergessen und mich so schnell wie möglich der nächsten Station des Todes auszuliefern, nämlich dem Ergänzungsbezirkskommando Swatchow. Denn ein starkes Gefühl band mich an meinen Vetter Josef Branko wie an seinen Freund den Fiaker Manes Reisiger. Es war keine Zeit zu verlieren. Ich ging zuerst wie selbstverständlich nach Hause zu meiner Mutter. Eine Mutter erwartet die Wiederkehr ihres Kindes immer, ganz gleichgültig, ob es in ein fernes Land gewandert ist, in ein nahes oder in den Tod. Also empfing mich auch meine Mutter, als ich ankam, gegen die 10. Stunde vormittags. Wie gewöhnlich saß sie da im Lehnstuhl vor dem eben beendeten Frühstück. Küss die Hand, Mama. Jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg, Mama. Und ich bin gekommen, um Abschied von dir zu nehmen und auch, um Elisabeth zu heiraten, bevor ich in den Krieg gehe. Wozu heiraten, wenn du ohnehin in den Krieg gehst? Seit langem schon mochte sie geahnt haben, dass ich Elisabeth liebte. Seit langem schon mochte meine Mutter bereits gefürchtet haben, dass sie eines Tages ihren einzigen Sohn verlieren würde, an eine andere Frau. Was ihr vielleicht beinahe noch schlimmer erschien, als ihn an den Tod zu verlieren. Mein Kind, du bist selbst imstande und allein berechtigt, über dein Schicksal zu entscheiden. Du willst heiraten, bevor du in den Krieg gehst, ich versteh's. Ich bin kein Mann, ich habe nie einen Krieg gesehen, ich kenne kaum das Militär. Aber ich weiß, dass der Krieg etwas Schreckliches ist. Und dass er dich vielleicht umbringen wird. Dies ist die Stunde, in der ich dir die Wahrheit sagen kann. Ich mag Elisabeth nicht leiden. Ich hätte dich unter anderen Umständen nicht gehindert, sie zu heiraten, aber ich hätte dir niemals die Wahrheit gesagt. Heirate und werde glücklich, wenn es dir die Umstände erlauben. Und Schluss damit. Reden wir von anderen Dingen. Wann rückst du ein? Und wo? Ich komme bald wieder, Mama. Komm zum Mittag, Pup. Wir haben heute Schnitzel und Zwetschgenknödel. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Der Vater meiner geliebten Elisabeth war in jener Zeit ein wohlbekannter, man kann wohl sagen, berühmter Hutmacher. Er war aus einem gewöhnlichen kaiserlichen Rat ein nicht ungewöhnlicher ungarischer Baron geworden. Die geradezu skurrilen Sitten der alten Monarchie erforderten manchmal, dass Kommerzialräte österreichischer Provenienz ungarische Barone wurden. Der Krieg kam meinem zukünftigen Schwiegervater durchaus gelegen. Es war mittags, vom Rathaus schlug es eben 12 Uhr, als ich bei ihm eintrat. Und er war gerade von einem für ihn heiter verlaufenden Besuch im Kriegsministerium zurückgekehrt. Er hatte den Auftrag auf 500.000 Soldatenkappen bekommen. Auf diese Weise kann ich immerhin noch in meinem Alter dem Vaterlande dienen. Sie rücken also natürlich ein. Ich glaube, annehmen zu können, dass meine Tochter Sie vermissen wird. Junger Freund, ich weiß, Sie wollen um Ihre Hand anhalten. Ich weiß, dass Elisabeth nicht Nein sagen wird, also nehmen Sie vorläufig die meine und betrachten Sie sich als meinen Sohn. Damit streckte er mir seine große, weiche und viel zu weiße Hand entgegen. Ich nahm sie und hatte die Empfindung, eine Art von trostlosem Teig anzurühren. Elisabeth kam und der Hutmacher ersparte mir alle Worte. Herr Trotter geht in den Krieg und er möchte dich vorher heiraten. Wir umarmten uns, wir küssten uns zum ersten Mal. Heiß, schamlos fast, trotz der Aufmerksamkeit des Vaters. Ich hatte keine Zeit, der Tod stand schon hinter meinem Rücken. Ich war schon sein Kind, mehr noch als der Sohn des Hutmachers. Ich musste zu meinen 21ern in die Landstraße Hauptstraße. Ich eilte hinaus, unmittelbar aus der Umarmung zum Militär, aus der Liebe zum Untergang. Ich rief einen Fiaker und rollte in die Kaserne. Ich traf ein paar Freunde und Kameraden dort, direkt aus den Umarmungen kamen sie. Und es war ihnen so, als hätten sie die wichtigsten Kriegspflichten bereits erfüllt. Die Trauungen waren festgesetzt. Jeder von ihnen hatte irgendein Mädchen zu heiraten. Der Tod kreuzte seine knöchernen Hände nicht nur über den Bechern, aus denen wir tranken, sondern auch über die nächtlichen Betten, in denen wir mit Frauen schliefen. Und deshalb eben waren unsere Frauen damals auch so zufällig. Uns lag nicht einmal viel an der Lust, die uns Lust bescherte. Die Gefahr war sowieso unvermeidlich. Aber um sie uns zu versüßen, ließen wir uns trauen. Dennoch, und obwohl ich wusste, dass ich genauso fühlte wie meine Kameraden, erschienen sie mir alle, verglichen mit meinem Vetter Josef Branko und mit seinem Freund, dem jüdischen Fiaker Manes Reisiger, oberflächlich, leichtsinnig, unkameradschaftlich, stupide und weder des Todes würdig, dem sie eben entgegengingen, noch der Testamente und Trauungen, die sie zu arrangieren im Begriffe waren. Ich dachte an Manes Reisiger und Josef Branko. Meine Kameraden, ich habe euch alle sehr lieb. So wie es sein soll, immer unter Kameraden. Insbesondere aber eine Stunde vor dem Tode. Es war einer der letzten Wünsche meines Vaters, dass ich im Falle eines Krieges, den er wohl in allernächster Zeit vorausgesehen hatte, nicht mit euch zu unseren teuren 21ern einrücke, sondern in ein Regiment, wo mein Vetter Josef Branko dient. Ich log. Ich log meinem toten Vater etwas an, was er niemals wirklich gesagt hatte, was er aber wirklich gesagt haben konnte. Deutlich empfand ich, dass ich hier nichts mehr zu suchen hatte. Ich erhob mich und reichte allen die Hand. Ich fühle heute noch die kalten, enttäuschten Hände meiner 21er. Sehr weh tat es mir. Aber ich wollte mit Josef Branko zusammensterben, mit Josef Branko, meinem Vetter, dem Kastanienbrater, und mit Manes Reisiger, dem Fjaka von Svartogrod, und nicht mit Walzertänzern. Meine Transferierung zur Landwehr 35 sollte nicht länger dauern als etwa die Vorbereitungen für meine Trauung. Als ich zum Essen kam, die Knödel hatte ich bereits vergessen, saß meine Mutter schon am Tisch. Mama, ich werde zu den 35ern versetzt. Wo stehen die? In Ostgalizien. Fährst du morgen? Übermorgen. Morgen? Ist die Trauung? Ja, Mama. In diesem Augenblick meldete unser Diener Besuch. Meinen Schwiegervater und Elisabeth. Komm, gib mir den Stock. Mein Schwiegervater im Schlussrock, mit Handschuhen eher bewaffnet als ausgestattet. Elisabeth im hochgeschlossenen, silbergrauen Kleid, ein diamantenes Kreuz an der Brust. Der Schwiegervater verbeugte sich, Elisabeth versuchte einen halben Knicks. Ich küsste sie unbekümmert. Verzeihen Sie den Überfall. Es ist ein angenehmer Besuch. In ein paar Wochen ist er ja wieder daheim. Die Menschen wissen manchmal wohl, wann sie wegfahren. Sie wissen niemals, wann sie zurückkommen. Dabei sah sie Elisabeth an. Dann ließ sie Kaffee in den Salon reichen, Likör und Cognac. Die Mutter umarmte Elisabeth, ohne sie zu küssen. Du fährst mit den Herrschaften. Komm heute Abend. Ich will die Stunde der Trauung wissen. Es gibt Schleier, blau. Im Wagen unten erfuhr ich, dass in der Döblinger Kirche alles parat sei. Schlicht militärisch. Wahrscheinlich 10 Uhr vormittags. Am Abend, ich begann eben die Schleier zu loben, unterbrach mich meine Mutter. Vielleicht sitzen wir zum letzten Mal beisammen. Ja. Du gehst heute aus. Abschied nehmen, wie? Ja, Mama. Morgen. Auf Wiedersehen. Sie ging, sie sah sich nicht mehr um. Freilich ging ich Abschied nehmen. Das heißt, ich irrte eigentlich herum, um Abschied zu nehmen. Die vertraute Stadt entzog sich mir, rückte von mir fort, jeden Augenblick weiter, und die Straßen und Gassen und Gärten, so erfüllt und laut sie auch waren, schienen mir bereits ausgestorben. So, wie ich sie später sehen sollte, nach dem Krieg und nach unserer Heimkehr. Ich irrte herum bis zum Morgengrauen. Ich ging ins Kriegsministerium, bekam einen offenen Befehl, der mich, schon hieß ich Leutnant Trotter, zu den 35ern instradierte. Eilte nach Döbling, erfuhr, dass ich um 10.30 Uhr getraut werden sollte, fuhr zu meiner Mutter und teilte es ihr mit und dann zu Elisabeth. Meine Mutter küsste mich wie gewöhnlich auf die Stirn. Mein Schwiegervater küsste uns beide munter und sorglos. Wir gaben vor, dass Elisabeth mich eine Strecke begleiten sollte. Elisabeth begleitete mich nicht nach dem Osten, wir fuhren vielmehr nach Baden. 16 Stunden lagen vor uns. 16 lange, kurze, flüchtige Stunden. Ich ging als Einzelreisender ins Feld. Ich war laut dem offenen Befehl zum Landwehrregiment Nr. 35 instradiert. Ich sah mich vor der ziemlich verwickelten Aufgabe, mein Regiment, das sich auf dem ständigen Rückzug befinden musste, irgendwo in einem Dorf, in einem Wald, in einem Städtchen, kurz in einer Stellung ausfindig zu machen. Das heißt, ungefähr als ein Irrender, Einzelner zu einer flüchtenden, irrenden Einheit zu stoßen. Wir fuhren, ein Oberleutnant und ich, in einem engen Abteil einer Zündholzschachtel sozusagen etwa 18 Stunden, bis wir Kamjonka erreichten. Beim Feldkommandoposten traf ich zufällig den Herrn Feldkuraten von den 35ern. Eure 35er sollen 3 Kilometer nördlich vom Pletani stehen. Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Wir fanden schließlich die 35er. Allerdings nicht nördlich vom Pšezani, sondern erst in dem Flecken Strumilce. Ich meldete mich beim Oberst. Ich verlangte, meine Freunde zu sehen. Sie kamen. Ich bat, man möchte sie meinem Zug zuteilen. Meines Reisiger fiel mir um den Hals, uneingedenk aller militärischen Vorschriften. Indes mein Vetter Josef Branko noch immer dastand, in Habt Acht erstarrt aus Verwunderung und Disziplin. Ihr lebt. Ihr lebt. Josef Branko bemerkte sofort meinen Ehering und wies stumm auf meinen Finger. Ja, ich habe geheiratet. Mein Vetter Josef Branko zog aus seiner Tasche das Bild einer Frau und reichte es mir. Das ist die Mutter meines Kindes. Es ist ein Sohn. Bist du verheiratet? Ja, wenn der Krieg aus ist, werde ich sie heiraten. Unser Sohn heißt Branko, wie ich. Er ist beim Großvater. Er kann herrlich Pfeifen schnitzen. Wir hatten in den nächsten Tagen, die vor uns lagen, breit und gefahrenschwanger, düster und erhaben und rätselhaft fremd, keine Schlachten zu erwarten aller Voraussicht nach, sondern lediglich Rückzüge. Die russische Armee verfolgte uns. Wir zogen uns bis nach Krasnebusk zurück. Wir blieben länger dort, als in der Absicht der Zweiten Armee gelegen war. Also überfielen uns eines frühen Morgens die Russen. Dies war die historische Schlacht von Krasnebusk, bei der ein Drittel unseres Regiments vernichtet wurde und ein zweites in Gefangenschaft geriet. Auch wir wurden Gefangene. Josef Branko, Mannes Reisiger und ich. So ruhmlos endete unsere erste Schlacht. Für uns ist der Krieg zu Ende. Ich war noch niemals gefangen. Ebenso wie ihr beide. Aber ich weiß, dass uns das Leben erwartet und nicht der Tod. Ihr beide werdet euch daran erinnern, wenn wir zurückkommen. Wenn ich nur wüsste, was mein Ephraim macht. Der Krieg wird lange dauern. Auch mein Sohn wird noch einrücken, merkt euch das. Mannes Reisiger aus Wotogrod. Ein gewöhnlicher Fiaker hat es euch gesagt. Am Abend des 2. Oktober sollten wir getrennt werden. Man hatte die Absicht, die gefangenen Offiziere von der Mannschaft zu trennen. Bis heute noch weiß ich es nicht, ich will es nicht wissen, auf welche Weise es Mannes Reisiger damals gelungen war, auch mich nach Sibirien mitzuschleppen. Nach 6 Wochen waren wir in Wjatka, das weit in Sibirien am Lena-Fluss liegt. Im September hatte unsere Gefangenschaft begonnen, als wir ankamen, war es März. Während des Transports waren 3 Leute von unserem Zug an Typhus gestorben, 14 hatten versucht zu fliehen, 6 Mann von unserer Eskorte waren mit ihnen desertiert. Der junge Kosakenleutnant, der den Transport auf der letzten Etappe kommandierte, hieß Andrei Maximowitsch Krassin. Er spielte mit mir Karten. Wir legten noch etwa 10 Werst unter seinem Kommando zurück. 2 Tage, bevor ein neuer Transportkommandant uns übernehmen sollte, ließ er mich zu sich in den Schlitten steigen. Dieser Schlitten gehört Ihnen und Ihren 2 Freunden. Der Jude ist Kutscher. Er wird sich auskennen. Hier ist meine Karte. Ich habe den Punkt angekreuzt, an dem Sie aussteigen. Sie werden dort erwartet. Es ist mein Freund. Zuverlässig. Niemand wird euch suchen. Ich werde euch alle 3 als Geflüchtete ausgeben. Ich werde euch hinrichten und begraben. In der Nacht fuhren wir los. Der Weg dauerte ein paar Stunden. Der Mann wartete. Wir fühlten sofort, dass wir bei ihm geborgen waren. Wir begannen ein neues Leben. Unser Gastgeber gehörte zu den alteingesessenen sibirischen Polen. Pelzhändler war er von Beruf. Er lebte allein mit einem Hund unbestimmter Rasse. Er hieß Baranowitsch, Jan mit Vornamen. Er ließ uns allerhand Arbeiten verrichten, den Zaun reparieren, Holz spalten, die Schlittenkufen einfetten, die Felle sondieren. Aber es war uns schon nach einer Woche klar, dass er uns nur arbeiten ließ aus Taktgefühl und auch, damit wir in dieser Einsamkeit nicht etwa Händel mit ihm oder untereinander begännen. Alle 2 Monate etwa kam ein Mann aus dem nächsten Flecken und brachte eine alte russische Zeitung. Einmal las ich, dass die Kosaken in Schlesien einmarschieren. Mein Vetter Josef Branko glaubte es, Mannes Reisiger nicht. Sie begannen zu streiten. Sie wurden zum ersten Mal böse aufeinander. Ich wusch gerade die Teller in der Küche, als ich den Streit hörte. Ich trat mit den Tellern in der Hand ins Zimmer. Ein ohnmächtiger Schiedsrichter stand ich vor ihnen. Nicht mehr ihr Freund. Später aßen wir wie gewöhnlich zu viert. Keiner sprach ein Wort. Baranowitsch, der an unser allabendliches Geschwätz gewohnt war, forschte verstohlen in unseren Gesichtern. Er erhob sich endlich, plötzlich, nicht so langsam wie sonst und gleichsam unzufrieden darüber, dass wir ihn heute enttäuscht hatten. Gute Nacht. Niemand antwortete. Am Morgen, während ich Späne spaltete, um den Samowar zu heizen, kam Baranowitsch in die Küche. Sie haben sich also doch geschlagen. Ich habe die Wunden gesehen, das Schweigen begriffen. Ich kann sie nicht mehr behalten. In diesem Haus muss Frieden sein. Ich habe schon ein paar Mal Gäste gehabt. Sie blieben alle genauso lange, wie sie Frieden hielten. Ich habe nie einen gefragt, wer er sei, woher er komme. Es konnte auch ein Mörder sein. Mir war er ein Gast. Ich handle nach dem Sprichwort, Gast im Hause, Gott im Hause. Ja. Der Leutnant, der dich hergeschickt hat. Er kennt mich schon lange, auch ihn habe ich einmal hinausweisen müssen. Wegen einer Schlägerei. Er nimmt es mir nicht übel. Dich möchte ich behalten. Du hast dich gewiss nicht geschlagen, aber die anderen würden dich anzeigen, du musst also mit. Ich warf die brennenden Späne in die Ofenröhre des Samowars und legte einiges lockeres Zeitungspapier darüber, damit die Späne nicht erloschen. Verfliehen könnt ihr nicht. In dieser Gegend, bei dieser Jahreszeit, bleibt kein Mensch lebendig, der hier herumirrt. Also bleibt euch nichts anderes übrig, als nach Wjatka zu fahren, ins Lager. Vielleicht wird man euch bestrafen, schwer, leicht oder gar nicht. Puh. Die Unordnung dort ist groß, der Zar ist weit, die Gesetze sind verworren. Meldet euch beim Wachtmeister Kumin. Er ist mächtiger als der Lagerkommandant. Ich gebe euch Tee und Mahorka mit. Die gibst du ihm. Merkst dir. Kumin. Kumin. Gestern waren mir meine besten Freunde verloren gegangen. Heute verlor ich eine Heimat. Zum ersten Mal verlor ich eine Heimat. Als ich mit dem Tee in die Stube kam, saßen Reisiger und Josef Branko schon zu beiden Seiten des Tisches. Baranowitsch trat an den Tisch, trank im Stehen seinen Tee, aß im Stehen sein Brot. Meine Freunde, ich habe eurem Leutnant gesagt, weshalb ich euch nicht mehr behalten darf. Nehmt euren Schlitten, nehmt ein paar Felle unter die Röcke, es wird euch wärmen. Ich begleite euch bis zu der Stelle, wo ich euch abgeholt habe. Manes Reisiger ging hinaus. Ich hörte, wie er den Schlitten sofort über den knirschenden Schnee des Vorhofs führte. Als wir fertig waren und eng aneinander gepresst in dem kleinen Schlitten saßen, kam Baranowitsch nochmals zu uns. Steig ab. Ich habe noch etwas vergessen. Ich ging mit ihm ins Haus zurück. Baranowitsch gab mir einen Revolver. Hier, nimm. Kumin wird dich nicht untersuchen. Gib ihm nur den Tee und die Mahorka. Als wir an der Stelle angekommen waren, an der er uns einmal abgeholt hatte, streifte er den rechten Fäustling ab, drückte uns die Hand. Gebe Gott Gesundheit. Wir fuhren ins Lager. Kumin nahm Tee und Mahorka und fragte nichts. Er trennte uns. Ich kam in die Offiziersbaracke. Manes und Josef Branko sah ich zweimal in der Woche, wenn wir Exerzierübungen machten. Sie sahen einander nicht an. Eines Tages fehlten sie beide, als man im Hof die Namen verlas. In der Baracke auf meiner Pritsche fand ich abends einen Zettel. Drauf stand in der Schrift Josef Brankos: Wir sind fort. Wir fahren nach Wien. Ich traf sie wirklich in Wien, aber erst 4 Jahre später. Die Kapuzinergruft. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Nach einem Roman von Josef Roth. Ende erster Teil. Mit Michael Rotschopf als Franz Ferdinand Trotter, Cornelius Obonja als Josef Branko Trotter, Johannes Zeiler als Manes Reisiger, Birgit Doll als Mutter von Franz Ferdinand Trotter, Peter Simonischek als Schwiegervater, Johannes Silberschneider als Graf Kreunitzki, Raphael Schuchter als Kovac, Thomas Reisinger als Oberstleutnant Stellmacher, Alexander Jaksch als Feldkurat, Michael Dangel als Krasin, Lukas Gregorowitsch als Baranowitsch und Alexander Lotzki als Festetitsch. Komposition Max Nagel, Geige Anne Harvey Nagel, Trompete Lorenz Raab, Horn Christoph Walder, Klavier Clemens Wenger. Saxophon und Klarinette Max Nagel. Tongestaltung Katharina Ahammer und Hertha Werner Tschaschl. Hospitanz Ingrid Grabenwarte. Regieassistenz Andrea Immler. Regie Harald Krever. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2012. Morgen um 14.05 Uhr können Sie den zweiten Teil von Josef Roths Die Kapuzinergruft hören.